Am Anfang das Bild eines brennenden Autos, doch das Schild Willkommen bei den Rileys an dem Haus, das wir sofort danach sehen. Nein, es ist klar, der Tod der 15-jährigen Tochter von Doug und Lois Riley, er hat diesen Willkommensgruß seit Jahren ad absurdum geführt. Lois, die Mutter, kann nicht einmal mehr das Haus verlassen, aber auf dem Friedhof hat sie schon mal vorgesorgt mit einem Grabstein, auf dem ihr und der Name ihres Mannes steht, was Doug verständlicherweise empört. Nun, ich meine, ich bin nicht tot. Und du bist nicht tot. Aber kann sich Doug da wirklich so sicher sein? Sein austariertes Lebensgleichgewicht, das er sich mit seiner Geliebten und der erstarrten Frau gegen die Trauer aufgebaut hat, zerbricht, als er auf einer Geschäftsreise nach New Orleans die 15-jährige Mallory oder wie immer sie auch heißt trifft, die als Prostituierte in einem Strip-Lokal arbeitet. Viel wird hochkommen bei Doug, ohne dass er das hier schon ahnt. Willst du denn keinen Spaß haben? Können wir uns nicht einfach unterhalten? Vater sucht Ersatztochter. Willst du dir vormachen, eine ausgerissene Stripperin wäre deine Tochter? Fragt Dougs Ehefrau Lois, nachdem sie es irgendwie auch nach New Orleans geschafft hat. Sie fragt nicht ganz zu Unrecht. Gestrandet, wie gesagt, in New Orleans sind diese drei. Aber so kann Regisseur Jake Scott, Sohn von Ridley Scott, in Willkommen bei den Rileys all ihre Lebenswidersprüche aufbrechen lassen. Was vor allem wegen der drei Hauptdarsteller zu solch einer faszinierenden Kinoerzählung führt. Da ist James Gandolfini als massiv von einem Mann, Melissa Leo als seine Frau Lois und Kristen Stewart, die durch die Vampir-Kinoserie bis zum Kinostar geworden ist.